Podcast. Schönen guten Tag zusammen. Wir sind wieder zusammengekommen für eine neue Podcast-Folge und zwar diesmal Folge Nummer 5. Und wie in den letzten 4 Folgen frage ich als allererstes reihum, was ihr aktuell denn so spielt. Diesmal fange ich mal von unten an. Hallo Filser, was zockst du denn so aktuell? Hallihallo. Was spiele ich gerade? Primär habe ich mit der Metro Collection angefangen, Metro 2033. Jetzt nicht unbedingt ein Indie-Spiel, aber ich habe gesehen, das gab es eben recht billig und genau, ich hatte mal wieder Lust auf einen Shooter und da ist es Metro geworden. Das ist gerade quasi, was ich primär spiele und ansonsten, ja, Multiplayer-Fighting-Games, ganz grob. Multiplayer hast du dann Favorite, also die Fighting Gamer schießen sich ja immer auf ein Spiel ein. Ja, ich spiele tatsächlich relativ viele unterschiedliche Spiele. Oh, perfekt. Sowohl Klassiker als auch ja, viele neue Spiele bzw. neuere. Da gab es mal so ein Fighting Game, was ich unbedingt mal ausprobieren wollte, und zwar Shaolin vs. Wu-Tang. Hast du schon mal was davon gehört? Oh je, war das nicht dieses PlayStation 1-Spiel? Sehr grafikmäßig sieht es nicht so toll aus. Warte, ich kann mal kurz, die Zuhörer hören es natürlich nicht, wie ich die Bilder übertrage. Aber ich habe mal kurz einen Link gepostet, damit du es dir mal anschauen kannst. Das ist so ein Spiel, wo alle Kung-Fu-Filmlegenden halt auftreten, mit denen kann man halt kämpfen. Sowas wie Bruce Lee natürlich, dieser Ong Bak-Typ oder hier dieser Ip Man, mit denen kannst du kämpfen, oder Jackie Chan natürlich, oder den Typen von Kill Bill, diesen weißhaarigen Asiaten. Und das ist ziemlich cool gemacht, finde ich. Und das würde ich. Okay, nee, also. Ich kannte nur ein Wu-Tang Fighting Game. Ich weiß, was du meinst. PlayStation 1. Da meintest du aber die Rapper. Ja, genau, das habe ich jetzt aber erst verstanden. Nee, das kenne ich nicht, das, was du mir gerade gelinkt hast. Oder uns. Müsste ich mal anschauen. Das mit den Rappern, das kenne ich auch. Das habe ich damals tatsächlich auf der PlayStation gespielt. Da gab es einen, der konnte mit einer Knarre schießen. Da habe ich mir gedacht, boah, Fighting Game, du kannst mit einer Knarre schießen. War schon nicht schlecht. Aber danke für den Tipp, das schaue ich mir auf jeden Fall mal an. Ich noch nichts gehört. Ja, das wurde hier auf Ninis Nonstop noch hochgehandelt. Der Chris Green hat es auch mal erwähnt. Ja, guck dir das mal an, ist cool. Aber im Endeffekt hat sich's keiner geholt, ne? Ist ja manchmal so irgendwie. Ist bei mir auch noch auf der Wishlist. Aber habe ich irgendwie noch im Hinterkopf und ich würde es unglaublich gerne mal anzocken oder mal hören, was einer mal dazu sagt. Weil diese ganzen Kung-Fu-Legenden dazu haben, ist schon ziemlich witzig. Das hatte ich doch schon mal gesehen, aber ich glaube einfach dann, ja. Ja, dann ist natürlich auch die Frage, was für einen Anspruch man daran hat, ne? Ist ein 10-Euro-Spiel. Und solche Indie-Fighter, so kleinere, sowas spielst du auch oder schon eher so die großen Namen? Kommt drauf an, aber tatsächlich eher die großen Namen, also viel Anime-Fighting-Games. Marvel vs. Ultimate, Marvel vs. Capcom 3 habe ich irgendwann sehr spät für mich entdeckt, aber ansonsten Guilty Gear, Under Night Inverse, X-Late Claire oder die neueste Iteration besser gesagt, Blaze Blue, ja, das glaube ich sind so das, was ich aktuell hauptsächlich spiele und eben Klassiker. Ich habe einen Kumpel aus Amerika, mit dem spiele ich über Fightcade immer Street Fighter 2 Super Turbo und was es da alles zu spielen gibt. Was ist Fightcade? Kennt ihr das gar nicht? Das ist vielleicht ganz spannend. Ich habe es schon öfter mal hier auf den Server von dem Coregamer-Treff gelesen. Ne? Ja, und Fightcade habe ich Windjammers gesehen. Da habe ich mich gefragt, was ist denn jetzt Fightcade? Ich habe da keine Ahnung. Genau, das ist quasi ein Online-Dienst, wo man quasi mit diversen Emulatoren, hauptsächlich Final Burn Neo, also einer der Emulatoren für Arcade-Spiele, eben tatsächlich mit Rollback-Netcode, alles, was damals in Arcades beliebt war, spielen konnte, von Fighting Games bis Metal Slug bis Windjammers. Ja, alles, was quasi CPS 1, 2, 3, Neo Geo und, glaube ich, die Mortal Kombat Maschinen so hergeben, kann man alles spielen. Sogar tatsächlich auch Super Nintendo, eben mit Rollback Netcode und auch mit, ja, über Kontinente hinweg absolut spielbar. Und das ist eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Und sind da einfach alle Spiele? Also kann ich da jetzt auch NBA Jam spielen? Auf der Super Nintendo? Ja, also die Spiele, also die ROMs muss man sich halt letztendlich selber besorgen. Ah, okay. Mhm. Aber genau, es ist halt theoretisch kann man da alles spielen, wenn man die ROM besitzt. Oh, ist ja ziemlich cool. Das ist jetzt ziemlich cool. Das ist tatsächlich, cool. Ja, auch Mario Kart, eben auch alles, was der Super Nintendo hergibt. Ja, perfekt. Ja, Mario Kart hätte man noch auf der Switch hier in diesem Emulator, aber da ist auch kein Rollback-Netcode, glaube ich. Das kann man über den Ding, über das Nintendo Switch Online auch online zusammenspielen, oder wie? Ja, das geht. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ja, genau, aber halt wahrscheinlich ist der Rollback-Netcode vermutlich besser, zumindest auf weitere Entfernung. Ich vermute auch, ja. Weil, ja, diese Online-Verbindung, also ist okay, ne, kann man spielen online, die ganzen Super Nintendo-Spiele, aber ich vermute mal, wenn du da irgendwie online die ganzen Automatenspiele auch spielen kannst, dass da schon sehr auch drauf geachtet wird, dass die Verbindung auch gut ist und dass da wahrscheinlich der Netcode besser gepflegt wird. Genau. wie ein englischer Garten. Ja, das Ding ist halt tatsächlich es gab halt früher also eben GGBO, das sind ja quasi so der Entwickler von dem, die Urväter von brauchbaren Rollback-Netcode und quasi der hat letztendlich das in den Emulator eingebaut, also in Final Burn Alpha, den Vorgänger von Final Burn Neo und das haben dann eben Leute irgendwann, wie sagt man halt, übernommen und daraufs Fightcade gemacht. Also früher hieß tatsächlich die Plattform auch GGPO und daraus ist dann irgendwann Fightcade entstanden. Ja. Ja, das habe ich auch mal hier auf Wikipedia verfolgt, wo das erste Mal so Rollback-Netcode im Gespräch war, um mich da ein bisschen weiterzubilden, was genau ist das. Da habe ich auch mit GGPO und so den ganzen Kram davon gelesen. Also münzt ja alles aus der Fighting Game Community. Verständlich. Die brauchen ja Peer-to-Peer und das am besten sehr stabil. Genau, möglichst halt eben ohne groß Input-Lag, das was halt das dann problematisch macht, oft bei vielen moderneren Spielen, die das nicht haben. Die ja dann eben sehr stark timing-kritisch sind und das handelt das tatsächlich ziemlich gut. Ja. Wobei ich auch mal gelesen habe, Windjammers hat auch Rollback-Netcode und der Mo, der beschwert sich ja immer, dass die Verbindung da nicht gut wäre. Da weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Der von dem Switchport, oder? Ja, genau, Switchport. Meinst du, da ist keiner drin? Nee, das weiß ich nicht. Das macht aber Dotemo, glaube ich, das sind ja sehr gute Leute. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, also der Wikipedia-Artikel, der verweist auch auf PS4 und Vita. Weiß nicht, vielleicht ist das auf der Switch dann anders, keine Ahnung. Habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung, ja. Ja, dann kommen wir mal zum Möwe. Was zockst du aktuell? Aktuell zocke ich, also ich habe bis vor kurzem noch Fury gezockt, das habe ich jetzt durchgespielt. Fast durch, ich glaube, da kommt noch sogar ein Gegner. Ich dachte erst, es wären nur 8, aber jetzt sind es wohl doch 9. Und ja, generell in der letzten Zeit habe ich so ein paar Spiele mal durchgezockt, um meine Liste auch mal ein bisschen frei zu kriegen, um ein bisschen Platz zu schaffen auf dem Speicher letzten Endes. Nicht, weil du gerne spielst, sondern um die Liste frei zu kriegen. Genau. Die zweite Arbeit fängt an. Ich muss meine Schicht hier erledigen. So ungefähr. Ja, mal ein paar Sachen abhaken einfach. Da waren dann unter anderem The Way habe ich jetzt durchgespielt, Katana Zero habe ich durchgespielt, Slay habe ich jetzt durchgespielt, ja. Und wo ich jetzt halt auch dran bin, ist Sundered, The Eldritch Edition. Das ist ein Metroidvania, ziemlich cooler Comic-Stil, sag ich mal, von der Grafik. Und ja, man kämpft sich da so durch. Die ganze Umgebung wird nach und nach freigespielt. Die Karte, die wird, sag ich mal, erstmal grob freigespielt. Also wenn man stirbt, dann werden die einzelnen Räume quasi wieder verdeckt und man müsste die erst wieder abrennen, damit die in der Karte zu sehen sind. Und ja, das ist ziemlich cool gemacht. Also es kommen nach und nach Gegnerwellen, so, also zwischendurch, relativ plötzlich, unangekündigt. Ich bin jetzt noch nicht besonders weit, aber es macht schon richtig Bock. Und man hat einen großen Skillbaum, wo man alles Mögliche an Skills freischalten kann. Also sprich von mehr Energie, mehr Schlagkraft, mehr Schaden, mehr Rüstung etc. Ja. Und ja, auf jeden Fall ein ziemlich cooles Zock. Ja, das, wie gesagt, zuletzt Fury durchgespielt, auch ein ziemlich hartes Spiel. Man muss sich quasi durch 8 Wächter kämpfen oder gegen 8 Wächter kämpfen. Aber warte, ich wollte noch kurz eventuell 9. Ja? Sorry, ich wollte dich kurz unterbrechen. Ich wollte noch mal kurz was zu Sundart sagen. Und zwar einmal, das hat einen mega coolen Artstyle. Ich finde, das ist ein super hübsches Spiel. Und das Allercoolste an dem ist ja, dass du da ein Local Co-op hast, bis zu 4 Spieler, oder? Das stimmt. Auch klein, aber glaube ich nur. Ja. Ja, ist ja. Ja, ja, ne, ist ungewöhnlich für ein Metroidvania, auf jeden Fall. 4-Player-Koop. Ja. Macht auf jeden Fall Bock, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Da hatte ich bis jetzt noch nicht die Gelegenheit zu, aber alleine macht es auch schon Spaß, auf jeden Fall. Ja, also diesen Koop will ich unbedingt auch mal ausprobieren. Also, das ist auch mega cool, als ich das gesehen habe. Du hast mir ja davon noch erzählt gehabt. Ja. Da freue ich mich riesig drauf. Ne, macht Spaß und ja, Fury kann ich auch nur jedem empfehlen. Also ist unheimlich gut von der Steuerung auch gemacht und auch vom Artstyle, wenn man so will. Ziemlich speziell das Spiel, von der Story auch und generell von den Charakteren, auf die man da trifft. Alles ziemlich abgedreht. Ich glaube, der zweite oder der dritte Gegner, da ist so eine Frau mit einer Kanone als Kopf. Das beschreibt das schon ganz gut. Ja, und man muss halt ziemlich gut ausweichen können. Man muss gut parieren können, kontern. Man hat ein Schwert und eine Pistole, mit denen man sich wehren kann. Und ja, jeder Gegner hat verschiedene Phasen, durch die man sich durchkämpfen muss. Die letzte ist dann halt meistens am schwersten. Da geht's halt richtig zur Sache. Und ja, ist ziemlich herausfordernd auf jeden Fall. Ja, Fury finde ich auch ziemlich cool. Also das habe ich seit 2018 schon auf meiner Switch, aber bis heute nicht weitergespielt, was echt eine Schande ist. Ja, also wurde ja in der Community öfters auch mal gehypt zwischendurch. Der Justiful, der hat es ja öfter mal in den Raum geworfen, sage ich mal, und war ganz begeistert davon. Und ich hatte es halt auch schon ewig auf meiner Liste. Ja. Und da habe ich mich dann mal mitnehmen lassen und das auch dann direkt mal gezockt. Und ja, ist wirklich gut gemacht, auf jeden Fall. Also man freut sich, das ist ein richtiges Erfolgserlebnis nach jedem Gegner. Da freut man sich richtig, wenn man das geschafft hat. Und, ja. Ja, du hast ja nur Bossfights da, ne? Ja, genau. Genau, da sind keine kleinen Gegner. Da geht es nur mit den dicken Gegnern zur Sache. Und ja, macht Spaß. Also quasi das Cuphead, oder? So in die Richtung. Also ja, also Cuphead, da hat man ja auch zwischendurch so Jump-and-Run-Sektionen, wo man noch kleinere Gegner hat, sag ich mal. Bei Fury ist es tatsächlich so, dass es auch komplett in 3D ist. Nee, da gibt's gar keine Gegner. Also da kommen wirklich nur diese Wächter. Und da kommen halt zwischendurch so kleine Sequenzen, wo man dann so ein bisschen durch die Welt spazieren kann da, aber man kann nichts einsammeln oder sonst was. Da ist halt ein Charakter, der das alles so ein bisschen begleitet und auch ein bisschen erzählt. Die Person, die man selber spielt, erzählt jetzt gar nichts. Ja, man kann sich da so ein bisschen treiben lassen zwischen den Kämpfen, sag ich mal. Also man kann da selbst auch rumlaufen, man kann aber auch einfach den B-Knopf drücken und dann läuft die Figur automatisch den richtigen Weg, was ich auch irgendwie ganz witzig fand. Ah, das klingt angenehm. Ja, genau. Und die Musik ist halt auch ganz nett. Also es ist halt so ein Synthi-Sound, der da läuft und ja, der weiß zu gefallen, auf jeden Fall. Ja, stehen bei Sundart und Fury stehen tatsächlich auch seit Ewigkeiten auf meiner Liste, aber irgendwie schiebe ich sie dann immer wieder nach hinten. Ja, also ich kann es nur empfehlen, macht Spaß, lohnt sich und ja, muss man unbedingt mal gespielt haben. Aber ist wahrscheinlich knochenhart, ne? Ja, Fury ist auf jeden Fall ziemlich schwer. Also man kann auch einen einfachen Modus direkt am Anfang wählen. Geht auch. Man kann sogar im Spiel kann man Unverwundbarkeit anschalten, glaube ich. Oh, ja. Okay. Damit man halt mal ein bisschen zurechtkommt. Ja, ist wirklich nicht ohne. Also gerade dieses, das ist halt so eine Timing-Sache. Man muss halt, der Gegner greift oft im Nahkampf auch an und da hat man halt diese kleinen Momente, in denen man halt blocken kann und dann zurückschlagen kann. Und dann gibt es halt noch so ein Mikro-Timing, wenn man dann perfekt blockt, dann haut die Figur noch so einen Spezialangriff raus, dass er noch ein bisschen mehr Energie abzieht. Und ja, ist ziemlich gut gemacht, sehr präzise von der Steuerung. Man kann auch dashen. Das ist so ein richtig schneller Dash auch. Also ne, den kann man kaum mit dem Auge wahrnehmen, so schnell dasht er. Den kann man auch aufladen. Also erst wenn man loslässt den Knopf, dann dasht er. Das ist auch ziemlich ungewöhnlich. Aber wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, ist es ziemlich cool. Ja, der gleiche Entwickler hat auch ein Spiel rausgebracht, was Heaven heißt. Das soll auch gut sein. Heaven sagt mir jetzt nichts, aber ja. Natürlich kann das ja mal hier wieder in unserer Gruppe posten, wo wieder die Zuhörer nichts von haben. Was steht hier? Ein Adventure, Roleplay Gaming. Okay. Ja, sag mir jetzt, gleich, wenn ich sehe, kenne ich es aber so auf Anhieb. Vom Namen her wusste ich jetzt nicht. Ja, da muss man sich den Entwickler vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn das die Steuerung so knackig ist. Dann ja, auf jeden Fall. Das, also, gut gemacht, sehr gut gemacht. Also. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann ein zweiter Teil von Freebie rauskommt. Es gibt zwar schon seit 2018, zumindest auf der Switch, wahrscheinlich ist auf dem Rechner noch älter. Ja. Und das ist doch ein Spiel, was irgendwie Zukunft hat. Ja, auf jeden Fall. Mal. How long to beat sagt 5 Stunden. Meinst du, das stimmt? Wie lange hast du gebraucht? 5 Stunden, okay. Ja, ich bin ja, also da kommt ja jetzt ja anscheinend doch noch ein bisschen was. Also ich dachte erst, ich bin durch, aber da kommt jetzt im Nachhinein noch ein bisschen was, womit ich erst nicht gerechnet habe. Also ja, 5 Stunden kann man schaffen. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt selber nicht auf die Zeit geguckt, wie lange das bei mir gedauert hat, aber ich glaube, man kann sogar einen Speedrun anschalten, dass auch die Zeit eingeblendet wird. Müsste ich mal reinschauen auf der Switch, wie lange das genau gedauert hat. Ja, ja und hier Katana Zero habe ich halt auch durchgezockt und das ist auch sehr zu empfehlen. Ist auch ein ziemlich cooles Spiel, wo man sich halt mit dem Schwert durchkämpft. Man hat so eine Slow-Motion-Funktion, das ist alles schön in 2D gehalten, super Pixel-Art-Grafik. Und das macht auch irre Bock. Also Katana Zero, da kommt auch ein ganz dicker Daumen hoch, auf jeden Fall. Ja, Katana Zero habe ich jetzt auch durchgespielt, aber ich habe es nur einmal, nicht wie du, durchgespielt. Und es schon allein die Story, die fesselt einen so. Und dann hat man auch immer die ganze Zeit Bock weiterzuzocken und zu gucken, was passiert als nächstes. Einmal das Gameplay macht mega Spaß, ne? Dass du da die verschiedenen Funktionen hast. Hast da so eine Zeitlupenfunktion oder mit den exakten Dashen. Man kann Sachen einsammeln und gegen die Gegner werfen. Man kann sich für so ein Level verschiedene Strategien überlegen und wenn man dann in den Level stirbt, fängt man wieder genau den Abschnitt wieder an. Dann kann man sich da was richtig ausfallen. Also ich habe da richtig Laune dran gehabt. Das war echt ein Spiel, das habe ich wirklich gesuchtet. Also das musste ich immer wieder anmachen. Kann ich auch jedem empfehlen. Kann ziemlich cool sein. Ja. Ich würde auch sagen, mit sogar die beste Pixel-Art-Grafik, die ich bisher gesehen habe. Mir fällt tatsächlich kein Spiel ein, das noch schöner ist. Pixelart-technisch. Ja. Ist schon sehr hübsch. Wobei ich sagen muss, weil Fares fand ich auch sehr schön gemacht. Also das hat mir auch gefallen. Okay, ja. Und jetzt fällt mir das Vorgängerspiel nicht ein. Slain. Slain Back from Hell, genau. Das ist schon auch richtig gut. Die Pixelart. Das fand ich auch. Pixelart. Ja, genau. Das war auch echt hübsch. Also und also, was ich hier bei den Entwicklern von Valfaris, das habe ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, so richtig cool finde, sind diese knalligen Grundfarben, Rot, Grün und Blau, dass sie es so schön hervorgehoben haben. Ich würde das unglaublich gerne mal auf so ein OLED-Display spielen. Deswegen hoffe ich dass es tatsächlich bald irgendwie eine Switch Pro gibt mit OLED-Display. Das wäre, glaube ich, das erste Spiel, was ich da anwerfen werde. Ja, weil das ist ja schon ziemlich geil, wenn du alles so richtig tiefe Schwarz hast und die knalligen Farben dazu. Da würde ich mich drauf freuen. Ja, man kann auch in den Optionen, weil Fares auch so ein bisschen die Optik anpassen, also halt so bildschirmmäßig kann man das machen, also oldschool-mäßig oder halt relativ klar von der Optik, also ja, da kann man noch so ein bisschen einstellen auch. Und zu Katana Zero wollte ich halt noch sagen, da kommt jetzt noch demnächst ein großes DLC-Paket. Da haben sie halt schon angekündigt, das ist 60% so groß wie das Gesamtspiel, also das eigentliche Spiel. Also ist ein richtig fettes Ding. Und das soll jetzt demnächst noch kommen. Die haben da jetzt auch relativ lange dran gesessen und wirklich ordentlich ausgearbeitet. Und ja, das muss jetzt in der nächsten Zeit irgendwann jetzt kommen. Und sehen meine Augen das richtig, dass dieses DLC auch noch kostenlos ist? Genau, das kostet nichts. Ja. Ach krass, 60% des Spiels und dann kommt noch kostenlos dazu. Wahnsinn. Also das kennt man echt auch nur aus der Indie-Welt, muss ich sagen. Das war ja auch hier bei Stardew Valley. Hollow Knight. Ja. Oder genau. Stardew Valley. Hollow Knight war absolut absurd mit dem Content. Ja, echt irre. Also da stecken wirklich Gaming-Liebhaber hinter. Das war noch so viel Content hinterher, also da freue ich mich auch riesig drauf. Ja. Das werde ich auch sofort wieder anschmeißen und gucken. Ende März wurde es announced, genau. Ja. Jetzt ist ja, ich sehe gerade hier, Devolver steckt da auch mit drin. Bei Katana Zero, ja? Ja, sehe ich hier gerade. Okay. Ja, würde mich nicht wundern, also die machen ja sowieso gute Sachen. Ja, passt ja auch vom Stil her gut rein zu Devolver. Ja. Devolver ist ja jetzt groß in die Börse, glaube ich, eingestiegen. Ja, hatte ich auch gelesen irgendwo. Ja, stand auch im Chat. Börsengang Ende 2021. Dann wäre das ja auch kein Indie-Publisher mehr, sage ich mal. Wobei, wir hatten ja noch so eine... Es ist ja immer generell schwierig, Indie irgendwie richtig einen Rahmen zu geben. Aber da hatten wir ja schon gesagt, die Devolver wäre ja schon eher ein Double-A-Indie. Oder was haben wir da gesagt? Ja, also ein Major-Indie. Major-Indie, genau, das hast du gesagt. Ja, also Zwischending, ja. Ja. Ja, die machen viel gute Sachen. Also Dingens hier, Enter the Gungeon war ja schon ein großer Knaller. Oh ja, boah, das Spiel Bock gemacht. Was hab ich lange gebraucht, bis ich das mal durchgespielt hatte. Ja, auch nur mit Hilfe. Also du hast es ja so geschafft, ich hab's nur mit Hilfe geschafft. Ohne wäre ich zu schwach gewesen. Ja, ich hatte halt auch ein bisschen Glück, muss ich dazu sagen. Kommt immer drauf an, was man auch für Sachen kriegt da, ne? Ja. Enter the Gungeon ist echt legendär. Alles klar, Möwe. Dann kommen wir mal rüber zum Locke. Locke, was hast du so gespielt in letzter Zeit? Ich hatte nicht sehr viel Zeit zum Zocken, aber ich habe noch mal Blazing Beaks angeworfen. Oh, sehr gut. Hab das leider immer noch nicht durch. Ich schaff's meistens nur bis zum vorletzten Boss. Aber ich werde es noch schaffen. Und dann habe ich 99 Vidas. Das zocke ich momentan. Ach ja, genau. Das ist ein Brawler. So, 16-Bit-Grafik. Und es gibt sehr viele Anspielungen auf die 80er und 90er. Ja, nicht nur die Gaming-Kultur, auch die Pop-Kultur. Und es ist schnell durchgespielt eigentlich. Aber das Coole ist, du kannst halt deine Charakter aufwerten. So hast du es nachher auf höheren Schwierigkeitsstufen einfacher. Und du kannst noch neue Charakter freispielen. Ja, hat auch einen Online-Modus. Kann man ganz gut Multiplayer-Online-Modus spielen. Ja, der Online-Modus ist auch echt stabil, muss ich sagen. Den haben wir schon zusammen mal gezockt und da hat man kaum Ruckelpartien. Macht schon. Wer noch austesten würde, ist der Versus-Mode online. Ja, können wir ja mal machen. Ja, und ansonsten, ich würde gerne Wargroove spielen. Aber mein Spielpartner, der macht einfach seinen Zug nicht. Ja, das bin ich. Ich vergesse wieder meinen Zug. Hole ich heute nach, versprochen. Okay. Dann hatte ich mal in Pokémon Snap reingeschaut bei einem Kumpel. Hab das ein bisschen gespielt, aber das war's dann auch schon. Das ist einfach. Ja. Wie ist dein Eindruck zu Pokémon Snap? Sehr lahm. Was macht man da überhaupt? Nur Fotos? Also ich finde das Spiel tatsächlich, fand es sehr gut. Ich habe es mit meiner Freundin gespielt. Ja. Muss man halt mögen, wenn man das Pokémon-Franchise mag, glaube ich, ist es ein Top-Spiel. Ich dachte am Anfang, vom Content her ist es ein bisschen lasch. Und ich war dann aber doch durchaus sehr überrascht, wie viel es zu bieten hat. Und wenn man das alte mochte, also das auf Nintendo 64, ist es halt perfekt. Es hat halt ein paar Schwächen. Das Fotografiersystem bzw. das Bewertungssystem ist teilweise, finde ich, absolut fragwürdig, ja. Ja, manche Fotos, wo das Pokémon quasi kaum drauf ist, hinter einem Baum oder so ist, kriegt dann eine Top-Bewertung. Manchmal fokussiert es aufs falsche Pokémon, aber wenn man das ausblendet, finde ich tatsächlich, also für Fans des Originals und generell, wenn man Pokémon mag, ein sehr gutes Spiel, würde ich sagen. Besser als die Hauptspiele von dem Aufwand, den sie reingesteckt haben, sage ich mal. Also was ein bisschen stört, ist halt, dass man halt diese klare Strecke hat, ne? Und wenn du dann halt irgendwas Besonderes auslöst, fährst du noch so einen kleinen Abzweig. Aber ich fände, ehrlich gesagt, ein Spiel cool, wo du dich selbst bewegst und dann auch noch, sagen wir mal, quasi in der freien Wildbahn die Pokémon fotografieren würdest, ne? Dich selbst da durchbewegst. Das glaube ich, wäre schon noch sehr geil. Wesentlich. Ja, absolut. Ich sage auch immer sowas wie, also um auf Pokémon generell zurückzukommen, oder als einfach eingeworfen, ich fände auch ein Pokémon Breath of the Wild ziemlich cool, weil die Hauptserie irgendwie seit Jahren ja fast schon stagniert, würde ich behaupten. Und da kann, würde ich auch sagen, so eine komplett offene Spielwelt würde auch, glaube ich, dem Mainline-Pokémon gut tun. Ist das nicht für nächstes Jahr so ähnliches? Ja, dieses Pokémon Arceus. Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt am Ende. Aber ja, wenn es so cool wird, wie ich es mir vorstellen könnte, das tatsächlich was sehr Gutes werden. Aber mal sehen, was Game Freak daraus macht. Ich bin ja noch ein bisschen kritisch, was das angeht. Also ich bin bei Pokémon komplett raus. Also ich habe nie Pokémon gespielt, groß. Was macht man denn bei Pokémon Snap? Ich weiß nur, man kann sich dafür eine Kamera kaufen. Einen Fotodrucker kaufen. Einfach Fotos. Das ist letztendlich ein Rail-Shooter, glaube ich. Aha. Ein Rail-Shooter. Genau, du fährst eine Strecke entlang in so einem Fahrzeug und kannst quasi Pokémon auf dem Weg, also es ist eben ein fester Weg mit ein paar Abzweigungen, und versuchst quasi am Endeffekt durch, wie nennt man die, Samtäpfel, quasi Äpfel, die man dem Pokémon hinwerfen kann oder auch auf die Pokémon draufwerfen kann, und einem Lumina-Ball nennt sich das, quasi eine andere Werfmechanik, kann man bestimmte Ereignisse auslösen, damit Pokémon sich bestimmt verhalten, und dann macht man Fotos und im Anschluss werden die quasi bewertet, und Ziel ist es, den Fotodex zu füllen und möglichst viele gute Bilder der Pokémon zu haben, um die Wertung nach oben zu treiben, um dann ein neues Level freizuschalten und genau, und ja, sozusagen so den Pokémon-Loop in Form von Fotos voranzutreiben. Kann man das im Koop spielen? Leider nicht. Du hast quasi, also was du online machen kannst, ist halt Fotos wie, sag ich mal, bei Instagram reinstellen. Und dann können die Leute dir da einen Apfel für geben, irgendwie so eine Marke. Was? Deine Fotos bewerten. Okay, da spielst du nicht. Oder einfach ein Blech reinschneiden. Und ich habe deine Catchphrase drauf. Ich habe dein Catchphrase geklaut. Ja, gut. Alles und sonst halt die Zocks, die wir am Dienstag zocken, ne? Ja, stimmt. Was hatten wir dann noch? Das mit diesem Stein, wie hieß das noch? Rock of Ages. Rock of Ages 2. Darauf habe ich ja nach wie vor richtig Bock. Also ich habe das mit dem Locker mal angezockt und das macht richtig Laune. Das müssen wir mal irgendwie in einer größeren Runde hinkriegen. Ich glaube, dann entfaltet sich überhaupt das wahre Potenzial. Müssen wir machen. Haben wir da noch, ne? Runbo, genau. Das haben wir ja schon zu fünfmal gespielt. Ja, stimmt. Das ist auch cool. Das stimmt. Das haben wir mal zusammen gezockt, ja. Alles klar, locker. Das ist ja spannend. Das sind ja schon einige Spiele, die du da angezockt hast. Kommen wir jetzt zum Boyspeed. Bist du bereit? Bist du gerade hier? Ich bin da, ja. Perfekt. Was zockst du so aktuell? Was hast du jetzt im Laufe des Mai gespielt? Im Laufe des Mai habe ich 2 Spiele gespielt. Eins habe ich gewartet und eins habe ich gespielt. Also ich habe im Mai The Longing beendet. Davon habe ich ja beim letzten Podcast schon berichtet. Ja. Das ist dieses Adventure, wo man darauf wartet, dass 400 Tage runterzählen und wenn man nichts macht, dann wären das 400 Tage Echtzeit und wenn man im Spiel, also wenn man das Spiel auch ein bisschen spielt und so diverse Entdeckungen macht, dann läuft die Zeit mit einer gewissen Beschleunigung runter und das Spiel habe ich beendet. Oder das Spiel hat sich selbst beendet, streng genommen. Zum Ende hin habe ich wirklich bloß noch darauf gewartet, dass es vorbeigeht. Und nachdem ich damit fertig war, habe ich sozusagen als letzter Spieler wahrscheinlich überhaupt angefangen, The Legend of Zelda Breath of the Wild zu spielen. Das habe ich ja bis dato noch. Ich habe bis dato noch nie ein Zelda-Spiel gespielt und habe jetzt mit Breath of the Wild angefangen. Anfang Mai. Und bin komplett drin aufgegangen. Also das ist so irre. Also ich meine, ich brauche wahrscheinlich niemandem hier großartig zu erzählen, wie toll dieses Spiel ist, aber es hat mich komplett aus den Latschen gehauen. Und ich habe, glaube ich, schon 90 Stunden oder so. Das ist Wahnsinn. Und ich habe keine Ahnung. Weiß ich auch nicht, vielleicht 25%. Ich habe noch nicht mal die Karte komplett freigeschaltet, weil ich wirklich so drin aufgehe, die einzelnen Regionen, die ich schon so kenne, zu durchforsten und so. Es ist wirklich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich eines der besten Spiele aller Zeiten ist, aber ich finde es zumindest ziemlich großartig. Ja, das ist ja natürlich immer so eine subjektive Stellung, die Breath of the Wild nimmt, ob es jetzt das größte Spiel aller Zeiten ist. Es hat auf jeden Fall die beste Metakritik aller Zeiten, sagen wir mal so. Aber also, das finde ich erstaunlich, aber wahrscheinlich letztendlich hat jedes Spiel so seine Macken. Ne? Also, sag mal, was ich hier zum Beispiel ein bisschen schwach finde, ist, dass also das, was ich an Story bisher gesehen habe, das haut mich jetzt nicht so aus dem Latschen. Das ist irgendwie relativ simpel, sage ich jetzt mal, also erzählt. Und was ich auch so ein kleines bisschen bedauerlich finde, ist, so neben der Hauptquest, wenn man irgendwelche, also im Grunde genommen finde ich die ganzen Quests vergleichsweise trivial. Also man kommt in irgendeinen Ort und dann trifft man da jemanden, der sagt, ja, ich müsste mal was kochen, aber ich weiß nicht so richtig, mir fehlt da noch ein Stückchen Ziegenbutter. Kannst du mir nicht mal ein Stückchen Ziegenbutter besorgen? So, und dann rammelst du die gesamte Karte, holst irgendwo ein Stückchen Ziegenbutter raus und dann gehst du zurück, gibst der Dame ihre Ziegenbutter und dann kocht die da eine Paella oder so. Und auf dem Niveau sind diese ganzen Seitenquests. Das ist ein bisschen schwach, um ehrlich zu sein. Also ich habe das Gefühl, das Spiel ist richtig, richtig geil, wenn man in der Welt unterwegs ist. Also in den Orten ist nicht so wahnsinnig viel los und die Menschen dort führen vergleichsweise eindimensionales Leben. Aber der Rest des Spiels ist super. Ja, man muss sich auch vorstellen, das Ganze ist ja eigentlich für die Wii U gemünzt worden. Ne? Dann ist das ja mit dem Release der Switch halt für beide Konsolen rausgekommen. Das hat wahrscheinlich dann auch aus Performance-Gründen irgendwo Einschnitte gehabt. Open-World-Spiele sind ja generell meines Erachtens schon eine Meisterleistung für die Switch. Gibt da jetzt natürlich The Witcher, was auch ziemlich krass umgesetzt wurde. Und Breath of the Wild hat da so federführend damit angefangen. Ja, also ich würde sagen, ich habe so die 3 großen Open-World-Spiele auf der Switch gespielt. Also ich habe Skyrim gespielt, ich habe The Witcher gespielt und jetzt spiele ich gerade Breath of the Wild. Und jede für sich ist auf seine eigene Art ziemlich cool. Also der Witcher hat halt diese ganzen Quests, also jetzt kann man sagen, boah, diese ganzen Cutscenes, die ziehen einen so ein bisschen raus, aber die erzählen natürlich auch eine tolle Story. Und bei Breath of the Wild sind, finde ich, die Quests nicht so doll, dafür ist die Welt halt einfach großartig. Am Anfang empfand ich sie als leer im Sinne von, man trifft halt einfach keine Menschen. Also jetzt nicht leer im Sinne von, es gibt nichts zu tun, weil zu tun gibt es ja noch, aber man trifft halt nicht auf viele Leute. Aber wenn man darüber nachdenkt, dass es ja eigentlich eine postapokalyptische Welt ist, dann macht es so wieder Sinn, dass da keiner ist, außer halt an so ausgewählten einzelnen Orten. Bei den anderen Open-World-Spielen, wie war da deine Erfahrung mit den Sidequests? Waren die ein bisschen detaillierter oder wie ist da so der Vergleich? Ja, also der Witcher besteht ja im Endeffekt also aus einer Riesenquest und Hunderten von, oder nicht Hunderten, auf jeden Fall Dutzenden also von Sidequests und die sind teilweise deutlich besser ausgearbeitet. Es gibt ja sozusagen diese legendäre Quest vom Roten Baron beim Witcher und da werden richtig düstere Szenen abgearbeitet. Also der Rote Baron ist eigentlich ein Säufer, der seine Frau schlägt und dann tut es ihm irgendwie leid und die ist weg und dann hat sie ein Kind verloren oder auch nicht, ist nicht ganz klar. Also da werden richtig, also für so ein AAA-Spiel, also wirklich krasse Themen abgearbeitet. Und verglichen damit ist das in Breath of the Wild natürlich, ich sag mal, kindgerecht. Ich brauche, bring mir mal 3 Äpfel, damit ich hier was kochen kann oder so. Ja, ich habe ja meine tragische Skyrim-Erfahrung, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, dass ich ja unbedingt Barde werden wollte. Und am Ende habe ich es geschafft, Barde zu sein, aber ich durfte nicht in den Tavernen singen, so wie ich es mir gewünscht habe. Da habe ich mir auch gedacht, ja, zwar eine tolle Sidequest, aber die ging nicht so in die Tiefe, wie ich möchte. Ja, das ist natürlich ein bisschen tragisch, das stimmt. Ja, habe ich natürlich sofort in Google reingehackt, Barde, wann kann ich singen? Und da haben sich natürlich Tausende darüber aufgeregt, die ganzen Mitglieder der Bardengilde. Aber ist dann nun mal so. Da habe ich mich natürlich gerecht und die ganze Gilde zerstört. Ja, das ist die einzig vernünftige Reaktion darauf. Wenn man letzten Endes betrogen wird, dann muss man die alle niedermachen. Ja, genau. Das einzusehen. Ja, aber Ende vom Lied ist also Breath of the Wild ist schon ziemlich klasse. Also, das muss man mal so sagen. Ja, da bin ich ja mal ein bisschen neidisch, ne? Also, ich wäre auch gerne in deiner Situation, Breath of the Wild jetzt nochmal genießen zu können. Das ist echt ein tolles Spiel. Gut, aber du hast es ja schon. Also, von daher, du kannst. Ja. Oder so. Ich habe dich nie verstanden, Locke. Was hast du gesagt? Ich sagte, vielleicht am Ende des Jahres, Teil 2. Oh ja, so, boah, da freue ich mich riesig drauf. Teil 2 wird mega. Also ich habe ja noch eine Komplettlösung von Breath of the Wild rumliegen. Ja. Da sind alle möglichen Easter Eggs und so weiter auch noch drin beschrieben und alle Krogsamen und was weiß der Geier. Also man kann ja wirklich jede Menge da einsammeln. Das Ding ist noch eingeschweißt, also da wollte ich mich eigentlich auch nochmal dran setzen. Also im Prinzip hat das Spiel auch einen guten Wiederspielwert, wenn man jetzt wirklich noch Sachen einsammeln will, die man jetzt noch nicht hat oder die eigentliche Story durch hat und weitermachen möchte. Das DLC-Paket ist auch riesengroß, also da kann man noch, sich auch noch gut abarbeiten. Das muss ich also noch tatsächlich machen. Ne, das bietet eigentlich noch eine ganze Menge über die eigentliche Story hinaus, wollte ich damit sagen. Also ja. Davon gehe ich mal aus, also von der Story habe ich noch nicht so wahnsinnig viel gesehen, um ehrlich zu sein, weil ich nur durch die Welt marschiere. Also ich habe so meinen, also ich denke eigentlich, dass ich die ganzen Schreine irgendwie alle finden und lösen will, aber hier 900 Krogsamen sammle ich nicht ein. Also das ist ja wirklich wie auf Arbeit gehen. Also da habe ich kein Interesse dran, um ehrlich zu sein. Ja, aber ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also so kämpfen und diese Titanen, also davon habe ich jetzt 2 wieder befreit und das macht schon Spaß. Also sich durch diese Rätsel da durchzuarbeiten, ist wirklich eine schöne Sache. Und die Minibosse da drinnen haben auch eine kindgerechte Schwierigkeit, damit komme ich gut klar. Ja, wie das Endgame ausgeht, werde ich sehen. Ja, also wenn du die 1000 Crocs eh nicht zusammensammeln willst, dann kannst du dich ja mal spoilern und schauen, was man am Ende dafür bekommt. Da lachst du dich schlapp. Ja, also das weiß ich schon. Also das ist, also ist im Grunde genommen die Aussage von Nintendo von, also du bist voll Idiot, dass du dir die AÜ gemacht hast. Ja. Ja, das wohl war, ja. Ich überlege, ob man das, also wenn man das weiß, worauf es hinausläuft, ich frage mich immer, ob das irgendwie, ob man es mitkriegt. Also die sagen, die geben ja schon so leichte Hinweise, ne? Im Sinne von, ja, riecht ein bisschen komisch, aber ja, könnte ja auch Hasch sein, ne? Genau. Ja. Genau. Okay. Und was ich halt sehr witzig finde, ist, dass sich letzten Endes rausstellt, oder dass zumindest an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade im Spiel bin, habe ich den Eindruck, das geht hier aus wie bei Per Anhalter durch die Galaxis, wo die Mäuse letzten Endes die Welt beherrschen. Das finde ich hier auch sehr, sehr interessant, dass man zwar sozusagen die große Verheerung hat, aber das ist ja offensichtlich, wie das irgendwie ausgehen wird mit der großen Verheerung. Aber sozusagen, wer den Laden eigentlich wirklich beherrscht, das finde ich auch sehr lustig, um ehrlich zu sein. Alles klar, Ballspeed. Da haben wir jetzt einen neuen Gast, der dazugekommen ist. Eisenhower Tom ist jetzt hier den Raum beigetreten. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Könnt ihr mich gut verstehen? Relativ schlecht. Du hörst dich so an, als wärst du so ein Kidnapper, der ein Kissen vorm Mikrofon hält. Meter vom Mikrofon entfernt. So, jetzt aber besser, oder? Ja. Ja. Besser. So, du hast wahrscheinlich gefragt, was wir die letzte Zeit gespielt haben. Oder die Woche. Letztes Mal war ich ja nicht dabei. Und bin ich so vorhersehbar. Genau das habe ich gefragt. Also schieß mal los. Was hast du gezockt jetzt im Mai? Ich habe mir das neue Pokémon Snap geholt. Oh! Und ich muss sagen, das gefällt mir schon sehr. Macht auch ziemlich süchtig, da die ganzen Pokémon zu fotografieren. Es gibt da verschiedene Sternefotos für jedes Pokémon. Insgesamt 4 verschiedene Fotos kann man da ergattern pro Pokémon. Und da gibt es halt einen Tag-Nacht-Wechsel. Man kann entweder die Route per Tag abfahren oder per Nacht. Ist halt so wie auf Schienen die Strecke. Ja. Aber ich weiß nicht genau, ob man manche Pokémon nicht sofort sieht oder dass, wenn man die Route mehrmals fährt, dass da andere Pokémon noch dazukommen. Auf jeden Fall macht es sehr viel Spaß, mehrmals die gleichen Routen abzufahren, tags und nachts. Genau, da kann man was geht, wenn du einen bestimmten Score erreicht hast, kannst du eine Route aufleveln und dann kommen tatsächlich andere Pokémon, also zusätzlich oft. Oder sie verhalten sich anders. Ja, und dann gibt es natürlich noch so, dass man die mit Äpfel beschmeißen kann. Oder da gibt es dann so Leuchtbälle. Man kann die Umgebung scannen, da reagieren dann auch manche Pokémon drauf. Macht schon ziemlich Spaß. Alles klar. Und sonst habe ich aber auch noch weiterhin Genshin gespielt. Welch ein Wunder. Man muss doch dazu sagen, wenn du so hartnäckig bleibst. Ja, also man muss auch noch sagen, wir waren letztens beim Tom und da hat er es mir gezeigt und dann musste er auch weichen, dass er erstmal die ganze Nacht durchzocken musste, weil er wieder so süchtig wurde nach Genshin. Ja, ich habe es mir angeschaut, also ehrlich gesagt, mir ist das eine Spur zu komplex. Also so viele Sachen, wie du da einsammeln kannst, das ist ja der Wahnsinn. Irgendwann will ich einfach spielen. Aber das ist ja auch irgendwie, das ist ein Spiel für Leute, die auch gerne sammeln. Habe ich das Gefühl. Ja, würde ich auch so unterzeichnen. sammeln, neue Charakter auch hochleveln und so weiter. Das sind schon immer so Spiele, die mir ziemlich gut gefallen. Ja, da ist der Content ohne Ende dann. Klassisches Loot und Level, ne? Ja. Ja, und ich freue mich halt auch schon auf den neuen Patch, der in anderthalb Wochen kommt. Ich müsste nächste Woche oder übernächste Woche Dienstag sein. Da kommt dann der nächste Patch und der deckt dann wieder einen Teil der Karte auf, was jetzt nicht bei jedem Patch ist. Bisher gibt es nur zwei Städte, sage ich jetzt mal. Und es gibt aber insgesamt 8 Städte und ja, 2 Städte sind halt erst aufgedeckt und die Karte ist jetzt schon so riesig. Ja, ja, die Karte ist echt wirklich krass. Content hat man da echt genug. Ach ja, da fällt mir noch was ein, Möwe. Wir haben was für dich gefunden. Du bist ja gerne mit dem Korg-Gadget unterwegs, ne, und machst gerne Musik. Und ja. Wir haben jetzt ein neues Tool gefunden für die Switch, womit du auch Musik machen kannst. Ich habe mal unterschreiben, hier bei unserem Chat habe ich mal einen Link dafür gepostet. Und zwar gibt es jetzt für die Switch ganz exklusiv ein Xylophon. Ja, habe ich schon gesehen. Es gibt auch einen Calculator. Ja. Genau. Sailback hat mal wieder Qualitätssoftware geliefert, was man jetzt für 9 Euro genießen kann. Ist doch nicht schlecht. Ja, das werde ich mir ansehen und dann eventuell gibt es ein Birdshit, mal gucken. Ja, genau. Also der letzte Birdshit, wer hier zuhört, aber noch nicht in den Discord reingeschaut hat, der Möwe, der macht immer, der zerreißt immer gerne ein paar ultra schlechte Spiele, hat jetzt wieder einen neuen Beitrag geleistet für To Survive, Survive soll es wahrscheinlich heißen. Grandios schlecht, grandios toll geschrieben. Und ja, da freue ich mich jedes Mal auf neuen Content. Ich bin gespannt. Kommt, gibt genug. Ja, genau. Ja, da musste ich nur ein Sailback halten. Also Paint ist gerade runtergesetzt für 1,80 Euro, ne? Kannst du mal. Ja, ja. Schön. Der Taschenrechner, der war auch in der engeren Auswahl, muss ich sagen. Also das war ja auch grandios schlecht. Ja, aber hat sich nicht kalkuliert wahrscheinlich. Nee, hat sich nicht gerechnet. Genau. So, jetzt haben wir alle mal erzählt, was wir so in Mai gezockt haben. Dann würde ich sagen, kommen wir über zu unserem Hauptthema. Und zwar wollten wir heute darüber sprechen, was wir so bevorzugen. Physische Spiele oder digitale? Wer möchte als allererstes etwas einwerfen? Also ich fange mal bei mir an. Ich spiele gezwungenermaßen sehr viele digitale Spiele, da ich ja gerne halt Indies spiele. Die kommen zu 90% nur digital raus. Und ich fürchte mich immer vor dem Moment, wo die Spiele halt in dem Shop nicht mal herunterladbar sind. Und ja, ich da einfach nicht mal drankomme. Wenn irgendwas mal mit der Switch ist oder so, also ich habe jetzt schon über 100 Spiele für die Switch und es ist schon eine schöne Datenbank an Spielen, die man da halt hat und die ich auch gerne irgendwie archivieren wollen würde. Die Nintendo Switch gibt das nicht her. Genau, und deswegen würde ich am liebsten halt auch mehr Spiele physisch besitzen. Das funktioniert aber einfach nicht. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also ich hätte auch gerne mehr physische Spiele. Halt auch aus dem Grund, dass die halt dann irgendwann weg sind. Aber im Gegensatz dazu sind die natürlich im Digitalen halt oft viel günstiger. Ne? Wenn ich jetzt mal ein Indie nehme, der im Shop 2-3 Euro kostet, ne? Das holt man sich mal eben. Und wenn es den dann möglicherweise auch in einer physischen Form gibt, dann kostet der ja locker mal, sag ich mal, 20-30 Euro, oder? Ja, ich glaube, die billigsten 20 eigentlich rechnen, muss man fast schon immer mit 30 Euro rechnen, aufwärts. Auf jeden Fall. Ja. Erstmal muss man dann halt das Glück haben, dass es den auch wirklich gibt, physisch. Und dann muss man erstmal noch das, sag ich mal, ja, zehnfache zahlen, ne? Wenn du Pech hast. Ja, ich habe ja immer anfangs dieses 3-für-2 Angebot dann wahrgenommen, was Mediamarkt oder Saturn hatte, aber die beschränken jetzt die Spiele ja nur noch auf eine Spieleauswahl, die einfach uninteressant ist. Damals konnte man wirklich alle Spiele, die die da hatten, sich raussuchen. Da konnte man einfach 3 coole Spiele zusammensuchen und hat für jedes dann 20 Euro nur bezahlt. Das war mal ganz cool. So habe ich mir so eine physische Spielereihe aufbauen können. Aber ja, das Interesse für Indies wurde immer größer und teilweise kriegt man die auch für ein paar Euro. Ja, dann ist das halt irgendwie auch im Endeffekt interessanter geworden. Ja, ich besitze tatsächlich nur 3 Spiele in physischer Form. Würdet ihr denn damit leben können, wenn es überhaupt keine digitalen Spiele mehr geben würde, wenn der eShop einfach abgeschaltet wird? Stand jetzt? Nein. Jetzt? Ja. Also. Nee. Ja, das schade. Also sag mal, wenn sie dann trotzdem die Spiele physisch rausbringen würden, wäre es natürlich auch nicht schlecht. Da bin ich dann auch gerne bereit, mehr zu zahlen. Also ich finde es halt bei den digitalen Sachen ganz cool, dass sie oft dann günstiger sind als die physischen Geschichten, was ja auch verständlich ist. Und ja, da habe ich schon so einige Schnapper gemacht, die es sonst auch physisch zu kaufen gäbe. Das gibt es aber auch die besseren Angebote digital und da finde ich halt den Vorteil irgendwo, weil man da einfach Geld sparen kann. Ne? Ja, was aber auch irgendwie verrückt ist, weil der eShop, der ist ja irgendwie so ein geschlossenes System, wo es keine wirkliche Konkurrenz geben kann, während die physischen Spiele ja auch bei Saturn, bei Mediamarkt, bei Real und was weiß ich für Geschäften oder GameStop halt angeboten werden und die ja natürlich gegeneinander konkurrieren mit den Preisen. Ne? Das hast du im eShop ja gar nicht so stark. Aber trotzdem sind sie da im Endeffekt günstiger. Gerade bei Nintendo First Party Spielen, die sind ja so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein bisschen wie Apple Produkte, die sind ja sehr preisstabil, sage ich mal, selbst gebraucht hat man bei eben First Party Titeln ja kaum einen Wertverlust, dass die Spiele ja teilweise immer noch 40, 50 Euro gebraucht kosten, was ja durchaus ja irgendwo auch ja spannend ist aus der Sicht, wenn man sagt, ich möchte ein Spiel kaufen und irgendwann sage ich, okay, ich habe es jetzt durchgespielt und habe kein Interesse, das jetzt irgendwann vielleicht später nochmal einzulegen, kann man es ja mit einem ja zumindest geringem Wertverlust einfach weiterverkaufen, was man im eShop ja beispielsweise auch nicht kann. Ja, da sprichst du auch ein riesiges Thema an. Man besitzt das Spiel nicht wirklich, man kann es nicht weiterverkaufen. Und das ist auch das, was ich tatsächlich gemacht habe. Also ich habe einige Spiele mir gekauft, durchgespielt und dann wieder verkauft. Dann habe ich da meistens nochmal 10, 20 Euro für gekriegt und das konnte ich dann halt fürs nächste Spiel investieren. Das fand ich auch schön. So ein Spiel verbraucht sich ja nicht. Das kann man auch schön gebraucht einkaufen. Und ja, also dass es physische Spiele gibt, finde ich generell echt toll. Ratet mal, wie teuer Zelda Breath of the Wild im eShop gerade ist. 70 Euro? Genau, 70 Euro. 70 Euro? 70 Euro. Kriegt man okay, bei Amazon... Das hätte ich nicht erwartet. Ja, kostet bei Amazon aber 54. Okay. Und bei Saturn 56. Und dann sieht man ja schon, wenn es diese Konkurrenz nicht gäbe, also wenn ich diesen Kartenschlitz an der Switch gar nicht hätte, hätte ich keine Wahl. Dann müsste ich die 70 Euro bezahlen. Dann wäre der Preis vielleicht aber auch öfter mal angepasst. Ja, also ich hab Breath of the Wild für 50 Euro digital gekauft. Allerdings, zum einen ist es so, dass wenn man bei Deko-Deals schaut, wird es ab und zu auch mal runtergesetzt auf so um die 50 Euro. Und ich habe es für 50 Euro gekauft, weil ich als so ein Nintendo Online-Mitglied ja die Möglichkeit habe, so Gutscheine zu kaufen. Da gibt man immer 100 Euro aus und kann dafür 2 Spiele kaufen. Und dieses komplizierte Wort. Voucher. Voucher, genau. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe mir diesen Voucher gekauft, habe das erste Spiel, was ich davon also mit so einem Voucher gekauft hatte, war Animal Crossing und der zweite war jetzt Breath of the Wild. So, und da war auch die, so streng genommen, auch die Ersparnis am größten. Ne? Also normalerweise kosten Spiele ja 60 Euro, Breath of the Wild kostet 70, was ich, also ich finde es jetzt nicht mal ungerechtfertigt, um ehrlich zu sein, wenn man sich überlegt, wie groß dieses Spiel ist und wie lange, wie viel Zeit man darin investieren kann. 70 Euro jetzt ja nicht mal so viel, ist halt einfach nur viel im Vergleich zu anderen Spielen, insbesondere weil die so eine Sachen wie Skyrim oder The Witcher dann doch ab und zu mal runterersetzt werden oder häufiger runterersetzt werden, als Breath of the Wild runterersetzt wird. Und ja, Punkt. Ja, das Breath of the Wild ist jetzt ein Spiel, das ist jetzt schon 4 Jahre alt. Aber wenn man es jetzt haben wollen würde und es gäbe keine physischen Releases, müsstest du jetzt aktuell 70 Euro zahlen. Aber wenn du die physische Version holst, halt nur 54. Das ist ja schon mal auf jeden Fall so ein Preisunterschied. Und ich habe das jetzt erwähnt, um mal aufzuzeigen, dass man auch mit physischen Spielen tatsächlich auch mal sparen kann. Dass es da auch so ein Gegenbeispiel gibt. Aber klar, viele digitale Spiele sind deutlich günstiger. Ja, gerade halt eben Indie-Spiele. Ja. Ja, was ich, weshalb ich auch meinte, was sagt denn dazu, wenn der E-Shop einfach abgeschaltet wird, da habe ich halt auch immer im Hinterkopf, digitale Spiele heißt für mich auch oft, dass es das überhaupt gibt, dass es einen E-Shop gibt, dass es die ganze Infrastruktur dafür gibt, dass Spiele einfach keinen richtigen Goldstatus mehr haben wie früher. Also wenn das Spiel released wird und frisch rauskommt, ist das einfach auch noch extrem verbuggt und man muss immer die ganzen Updates abwarten, bis ein Spiel wirklich knackig läuft, teilweise. Und gefühlt muss natürlich nicht so sein, war das früher nicht so. Da hast du dir ein Super Nintendo-Spiel gehabt, geholt und das musste halt funktionieren. Es gab keine Möglichkeit, das noch abzudaten. Da haben sie sich meines Erachtens halt mehr Mühe dafür gegeben, eine fertige Version rauszubringen, anstatt heutzutage halt so eine Beta-Version und das dann durch Patches nachzufixen. Da hast du natürlich wieder das Problem, dass das auch auf die physischen Spiele überschlägt, weil die kann man natürlich dann auch patchen, dass man zwar sich ein Spiel physisch archiviert, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich habe Super Bomberman Air, nicht das ganz neue online, sondern noch das alte. Das ist ungepatcht, teilweise unspielbar. Das hat extrem viele Bugs gehabt. Da hat Konami sich nicht mit Ruhm und Ehre beschüttet. Und wenn jetzt tatsächlich meine Switch kaputt gehen würde, ich müsste mir irgendwie eine andere organisieren, könnte ich das Spiel zwar noch einlegen, aber wenn der Shop abgeschaltet wäre und ich könnte keine Updates mehr ziehen, muss ich dann mit diesem schlechten Goldstatus leben, was das Spiel dann hat. Und da finde ich immer, dass so ein E-Shop irgendwie so ein zweischneidiges Schwert ist. Einerseits hast du diese richtig coolen Indie-Releases, die vielleicht sonst gar nicht existieren würden. Du hast die coolen Preise. Andersherum habe ich das Gefühl, dass die Entwickler sich halt für diesen Goldstatus, für die erste Version, die 1.0er-Version, die rauskommt, nicht mehr so viel Mühe geben, da denen ja bewusst ist, ich kann ja alles noch nachpatchen, aber nicht weit in die Zukunft dabei denken. Aber sag mal, glaubst du wirklich, dass Nintendo diesen E-Shop irgendwann abschalten wird und dann mit einem kompletten neuen starten wird? Ich sag mal, absolut. PlayStation 3, die hatte ja auch schon diesen Online-Shop. Und ich meine, der ist doch auf der PS4 immer noch derselbe, oder? Also ja, aber zum Beispiel von der PlayStation Vita, der sollte abgeschaltet werden. Genau, da kann ich auch. Da gab es einen Shitstorm und dann wird der jetzt erstmal länger aufbleiben, aber keiner weiß, wie lange der noch da ist. Wir müssen genau, Phil mal Raum lassen. Hier ist 3. Ja. Genau, das ist ja generell irgendwie so eine Frage. Der Wii-Shop, also für die Wii damals, Nintendo Wii, der ist halt nicht mehr verfügbar. Da war es vielleicht jetzt die Infrastruktur nicht in der Größe jetzt wie beispielsweise ab der Wii U oder jetzt der oder die Switch, aber auch um ja den Konkurrenten Sony zu nennen, Das ist ja auch, die hatten eben, ja, wie schon gesagt wurde, ja, vor quasi die Käufe, beziehungsweise den Shop zumindest, ja, zu deaktivieren, dass du zumindest nichts mehr Neues kaufen kannst. Und eben, um auf das Beispiel Nintendo zurückzukommen, bin ich auch durchaus der Meinung, irgendwann ist es halt eben für den Betreiber einfach irgendwann nicht mehr lukrativ, die ganze Hardware beziehungsweise ja, den Hardware-Software-Stack am Leben zu halten für etwas, was schon lange nicht mehr weiterentwickelt wird. Und ich glaube, das wird irgendwann kommen. Und von Sony war das ja auch mehr so ein Goodwill, weil die, oder ja, Goodwill ist vielleicht nicht der richtige Begriff, aber eben eine Reaktion auf den Shitstorm. Und was ich halt da immer so sehr kritisch finde, am Ende bezahlt man das ja und hat eine Menge Geld ausgegeben, und das ist ja auch in den Eulers geregelt, dass du ja am Ende das nicht unbedingt besitzt, und wenn eben der Hersteller sagt, er möchte das nicht mehr, weil das für ihn nicht mehr rentabel ist, dann ja, bin ich durchaus der Meinung, dass das passieren kann. Jetzt vielleicht auch im Falle der Switch, vermutlich nicht so schnell wie der Wii, aber auch da, glaube ich, kommt irgendwann der Zeitpunkt nach, sei es 10 Jahren, 15 Jahren, kann man es nicht sagen. Ja, das denke ich auf jeden Fall auch, dass sich das länger halten wird als bei der Wii auf jeden Fall. Und wenn jetzt die Switch Pro kommt, weiß ich gar nicht, ob die dann auch einen neuen Online-Shop für die Pro jetzt anlegen würden. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich nicht. Das soll ja komplett, glaube ich, kompatibel sein. Also genau. Das soll ja quasi auch alle normalen Switch-Spiele unterstützen. Ich denke, die Switch Pro wird wahrscheinlich eher sowas wie der Nintendo New 3DS, der einfach nur ein Hardware-Upgrade bietet, aber halt komplett rückwärtskompatibel ist und sich auch architektonisch, also von CPU, GPU bis auf mehr Leistung, nicht großartig was ändern wird. Ja, das wird sich halt auch zeigen, was halt an neuen Konsolengenerationen halt noch kommt und wie angesagt die Switch da noch ist. Also ich denke mal, das werden die davon auch so ein bisschen abhängig machen. Cool fände ich es halt, wenn sie eine Funktion aufrechterhalten würden, dass man halt die Spiele, die man schon gekauft hat, auch immer wieder runterladen kann, sodass man halt irgendwo seinen Besitz wahren kann, sag ich mal, ne? Ja. Also das wäre so das Mindeste. Was ich allerdings auch noch für den eShop noch anführen wollte, die Funktion, dass wenn man sich halt mit seiner Switch vernetzt, also wenn man jetzt einen Freund hat, der seinen Account auf seiner auf der eigenen Switch freischaltet über den eShop, dass man dann quasi alle Spiele des Freundes spielen kann, die er selbst runtergeladen hat, solange er selbst nicht online spielt. Und das finde ich ist halt ein riesengroßer Pluspunkt, weil da hat man so einen gewaltigen Zugriff auf so viele Spiele. Also ne, ich habe vom Fluxi auch den Account quasi bei mir mit drauf. Ich kann alle Spiele spielen, die der Fluxi sich mal runtergeladen hat im Shop. Und da sind so viele Sachen bei, die ich selber nicht habe. Also das finde ich ist eine ganz starke Sache im Vergleich zum physischen Spiel, wenn man so will. Da müsste man sich halt die Sachen immer einzeln ausleihen, auch wieder zurückbringen etc. Und so ist einfach alles verfügbar, ne? Ja, das ist aktuell richtig cool. Die Frage ist da auch, wenn jetzt die Switch 3 raus ist, sage ich mal, inwieweit so eine Infrastruktur noch aufrechterhalten wird. Vielleicht kannst du dann auch nicht mehr die Spiele loggen, also dass du dir gerade meinen Account dann angemacht hast. Wer weiß, das ist vielleicht auch eine Funktion, die dann fallen gelassen wird. Also ich kann da auch ein Sony-Beispiel nennen. Ich glaube, zur PS3-Zeiten, das war dann auch ein bisschen absurd. Anfangs konnte man, glaube ich, das gab auch irgendwie eben dieses Art Family Sharing, konnte man quasi das mit bis zu 5, also insgesamt 5, mit bis zu 4 weiteren Leuten eben den Account teilen. Dann haben sie es, glaube ich, weil es zu sehr missbraucht wurde, eben auf 2 reduziert. Und ich glaube tatsächlich bei der PS4 dürfte das so ähnlich sein wie bei der Switch, dass halt zum einen Account ist quasi der primäre, den du aktivierst, da muss die Konsole auch nicht online sein und den deines Freundes oder andersrum, je nachdem wie man es eben macht, musst du quasi tatsächlich mit dem, ja in dem Fall Sony-Server verbunden sein, die eben deine Lizenz prüfen, ob du überhaupt quasi das Spiel ausführen darfst, und wenn du dann an der Konsole kein Internet hast, geht's halt nicht. Genau so läuft's. Also ich hatte mal eine Switch Lite, so eine sekundäre Switch, sage ich mal, eine Zeit lang, die ich aber wieder verkauft habe. Und da hatte ich sogar die Situation, dass ich dann diese Main-Konsole umschalten musste, weil ich ja mit der Switch Lite viel öfter offline spiele als mit der Switch, die ich ja häufiger eher zu Hause benutzt habe. Und das geht ganz einfach im E-Shop. Das kann man einmal pro Jahr ändern. Da hast du da so eine Schaltfläche, da kannst du sagen, das ist jetzt meine Hauptkonsole. Genau, und die kannst du dann immer offline spielen, ja. Ja, also an sich ist das, finde ich, eben auch eine super Sache. Da kann man halt dann auch mal Spiele ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaub, oder halt auch tatsächlich durchspielen. Ja. Ja, also ich habe auch also von anderen Leuten 2 bis 3 Accounts und wir sprechen uns halt auch ab, wer was irgendwie holt, so dass man sich das nicht unbedingt doppelt holt, weil irgendjemand hat's ja schon und dann kann man es einfach spielen. Also man spart auch eine Menge Geld dadurch einfach und hat unheimlich viele Bandbreite, ne? Unheimlich große Bandbreite, meine ich dabei, an Spielen. Und ja, das fand ich mit einer der coolsten Funktionen überhaupt beim E-Shop, dass man das alles so teilen kann. Ja, das ist wirklich mega cool. Ich glaube, man kann bis zu 8 Accounts machen auf der Switch und theoretisch kannst du 8 verschiedene Bibliotheken dann darauf zugreifen. Ja, ja. Und wenn man sich dann halt so abspricht, dann kann der eine auch sagen, okay, ich schalte eben den Flugzeugmodus an meiner Switch an, weil ich eh nur offline spielen will. Da kann der andere in Ruhe weiterspielen. Das funktioniert da alles schon. Ja. Also Konflikte haben wir da tatsächlich eher selten, ne? Ja. Was ich noch rückkehrend zum Locke noch sagen wollte, als er meinte, glaubst du wirklich, dass es irgendwann abgeschaltet wird? Ich selbst arbeite auch in einem IT-Consultant-Unternehmen und wir beschäftigen uns auch viel mit Datenmanagement. Und da ist das sogar so, musst du dir vorstellen, dass Produktdaten, sagen wir mal, für so ein Geschäft wie Real. Die haben jetzt verschiedene Joghurts, das zeigen die auch scheinbar online oder halt in den Geschäft halt selbst. Das muss alles digital irgendwo, die ganzen Produktinformationen und das Bild muss irgendwie abgelegt werden. Und selbst die, die nur ein paar KB groß sind, werden nach 10 Jahren gelöscht, weil die ganze Datenmüll, den man sich da ansammelt, das sind alles horrende Serverkosten. Du holst dir einen Server, der ist den ganzen Tag am Strom angeschlossen und wie du früher kanntest, wenn du irgendwie mal einen Rechner angeworfen hast, den ganzen Tag angehabt hast, damit du am Ende hier über irgendwelche Torrent-Dienste einen Film runterladen konntest. So musst du dir vorstellen, stehen überall irgendwelche Server, die 24/7 laufen und die halt eine gewisse Rechenpower haben müssen, damit sie die Daten vernünftig schnell darstellen können und die haben laufende Kosten. Also da muss man immer Strom für zahlen, muss man wahrscheinlich eine Kühlung für bezahlen. Manche haben noch so ein CO2-Sicherheitssystem, damit da nichts irgendwie abfackelt. Das muss auch Redundanz in mehreren Kontinenten. Genau, das Redundanz hat man da, gerade bei den großen Serverfarmen, wahrscheinlich auch bei Nintendo selbst auch, falls da mal irgendwie ein Erdbeben ist, damit die Daten nicht weg sind, dass man die dann irgendwo an einem anderen Standort noch gesichert hat. Und das alles muss halt die ganze Zeit bewahrt werden. Und so Switch-Spiele, die sind teilweise ja Gigabyte, haben teilweise Gigabyte-Datengrößen und es gibt ja schon über 3000 Spiele für die Switch. Das muss alles die ganze Zeit aufrechtgehalten werden. Und natürlich guckt Nintendo auf deren Kosten und die schauen natürlich, was für Zugriffe haben wir überhaupt noch. Und wie jetzt bei der Wii, wenn sie merken, es lädt sowieso gar keiner mehr die Spiele runter oder es passiert vielleicht einmal in 5 Monaten, dass wir 100 Zugriffe haben, dann schalten die irgendwann das Ganze ab. Aber ich glaube, das wird echt noch so lange dauern, bis es genug neue, coole Spiele gibt. Das kann sein. Halt, wie paranoid ist man und wie sehr pocht man darauf, dass man die Spiele auch in x Jahren noch spielen darf? Das ist halt immer die Frage, die man sich da halt stellen muss. Und den Gegenwert, den man eben bekommt. Da gibt es natürlich auch so Sachen wie Fightcade. was gerade angesprochen wurde. Wie entsteht sowas? Das sind ja auch alles ganz alte Konsolen bzw. Arcade-Automaten, die du da jetzt anspielen kannst. So ein Neo Geo, das gibt es ja schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Aber die Leute wollen das heute noch spielen mit einer guten Internetverbindung. Und ich hatte das erste, wonach ich gefragt habe, kann ich doch auf NBA Jam spielen? Ein Spiel, was ich liebe, was für mich selbst nie gealtert ist und was ich sofort auf einer Super Nintendo wieder anwerfen werde. Und wenn ich da nicht die Möglichkeit habe, das zu archivieren, würde ich das doch schon schade finden. Ja, also ich denke auch, das ist eine Frage der Technik, die geht ja auch immer weiter. Die Server, die funktionieren auch immer besser und mit der ganzen Quantenmechanik, die jetzt dann auch immer weiter im Gespräch ist, es bieten sich auch neue Möglichkeiten. Und wie du schon sagst, mit dieser, wie ist das, Fightcade, genau, das sind halt Möglichkeiten, die sich da aufmachen, womit man dann trotzdem auch wieder auf die alten Sachen Zugriff hat. Ne? Also ich glaube, das wird auch weitergehen. Was ich für eine gute Lösung finde, jetzt beim Wechsel von der PlayStation 4 auf PlayStation 5 ist es ja so, dass du dir die PlayStation 5-Variante dann direkt downloaden kannst, ohne dass du sie dafür bezahlen musst, zum Beispiel. Ja. Und das könnte ja vielleicht für den nächsten Nachfolger bei der Switch auch passieren oder so. Ich denke, da die Switch so erfolgreich ist, glaube ich tatsächlich auch, dass das bei der Switch hoffentlich so sein wird, dass wenn irgendwann eine Nachfolgekonsole kommt, die einfach sagen, die Architektur ist gut, also halt die Prozessorarchitektur bezüglich Kompatibilität. Das ist ja oft so ein Problem, wenn man von der einen Konsole auf die andere wechselt. Eben zum Beispiel von PS3 auf PS4, die hat eine komplett andere Prozessorarchitektur, so auch PS2 auf PS3 oder Wii auf Wii U oder Wii U auf Switch. Aber solange das halt gegeben ist, eben dass die Architektur sich nicht wechselt, steht dem auch weniger entgegen. Und ich glaube mittlerweile tatsächlich auch, dass da die Konsolenhersteller das einsehen, dass man nicht jedes Mal sagt, okay, wir versuchen jetzt wieder eine andere Architektur zu pushen, die vielleicht bei uns irgendeinen Vorteil gibt zugunsten der Kompatibilität. Aber irgendwer rauscht extrem. Wollte ich nur anmerken. Ja, passiert. Ich wollte es nur sagen. Ja, vielleicht sind es auch die Nanobots, die in mir sprechen, weil ich ja schon meine erste Impfung hatte. Da muss ich sagen, geht ja die Xbox ein gutes Beispiel, mit einem guten Beispiel voran. Und zwar kann man da ja tatsächlich auf der neuesten Konsole, ich habe eine Series S hier, ganz normale Xbox-Spiele runterladen und die laufen. Das ist alles bis zur ersten Konsole rückwärtskompatibel, komplett. Das cool. Danke, da ist halt aber auch immer, also es ist sehr gut, dass sie das machen, aber es hat dann auch immer das, was ich vorher auch meinte, was ich noch sagen wollte zu Fightcade. Diese Projekte, das sind halt meistens eben Community-Projekte, das machen halt Enthusiasten, weil beispielsweise jetzt Capcom oder SNK oder so hat da ja persönlich kein Interesse. Das ist ja beispielsweise ein reines Community-Projekt oder auch sowas wie Emulatoren. Das kommt ja nicht von den Herstellern, sondern das ist ja auch mehr so ein, sag ich mal, notwendiges Übel. Nicht jeder kann sich heutzutage eben den Super Nintendo mit den Spielen original leisten, weil die auch einfach unglaublich teuer geworden sind zum Teil. Und oft sind halt oder so, oder dass es zumindest vernünftig aussieht. Und ich glaube, am Ende ist es halt so, also meiner Ansicht nach, dass die Hersteller da relativ wenig Interesse haben, auch gerade Indie-Spiele. Scott Pilgrim vs. The World, The Game ist ja auch so ein Beispiel, das war ja zeitlang einfach nicht mehr in irgendeiner Form legal zu bekommen, weil einfach Ubisoft gesagt hat, da ist, glaube ich, die Lizenz oder so ausgelaufen und dann konnte man es nicht mehr runterladen, bis sie es jetzt nach Jahren auf die Switch zurückgebracht haben oder ich glaube auf alle gängigen Plattformen. Das ist halt immer so die Gefahr, die halt besteht, dass halt schon Spiele verloren gegangen sind. Gibt auch Spiele, die wurden von Steam runtergenommen. Ich weiß es gar nicht mehr, war es Virtua Tennis, irgendwas. Das kann man nicht mehr erwerben. Und es gibt durchaus Spiele, die mittlerweile einfach, sage ich mal, auf legalen Weg nicht mehr zu bekommen sind. Und ich glaube, durchaus wird es irgendwann könnte es passieren, dass es mit, ja, auch bei vielen, vielen Switch-Spielen so sein wird. Da nennst du auch ein gutes Beispiel, und zwar habe ich da auch eins. Ich habe jetzt schon ein Switch-Spiel, was ich jetzt bei mir auf der Konsole spielen kann, was man über meinen Account runterladen kann, aber was nicht mehr offiziell im eShop erhältlich ist, und zwar NBA Playgrounds. Das ist so ein Spiel, was so ähnlich ist wie NBA Jam. Das kam damals von Saber Interactive raus. Und zwar ja, gab es da halt so 2 gegen 2, konntest du mit NBA-Basketballspielern spielen. Doch das Ganze wurde quasi von 2K Games aufgekauft. Dann haben die da Microtransactions reingeblasen, sogar mit Lootboxen. Du hast da so kleine Kartenpäckchen, die du da erkaufen kannst, und dann hast du bestimmte Spieler, die da drin sind. Mit denen kannst du dann spielen. Haben NBA 2K Playgrounds komplett aus dem Shop rausgenommen und haben einfach das gleiche Spiel, was einfach nur Lootboxen jetzt hat, NBA 2K Playgrounds 2 genannt, und haben das jetzt hochgeladen. Das kann man sich dann für einen 10er kaufen. Für 30 im eShop, für einen 10er in Saturn. Okay. Ja, und das ist auch der absolute Wahnsinn, dass ich ja noch das Glück hatte, noch die vorherige Version zu kaufen, die 1:1 das gleiche Spiel ist, nur nicht halt von 2K, und die ganzen Lootboxen nicht habe. Ich kann das komplett kostenlos spielen. Ich habe alle Spieler, die muss man sich durch Erspielen freischalten, und jetzt haben sie dieses durch Erspielen freischalten mit Lootboxen ersetzt, das alte Spiel rausgenommen und das jetzt halt so hochgeladen. Ne? Das ist dann auch so eine Entwicklung, die echt schade ist. Und wenn es physische Spiele davon gegeben hätte, hätte man dem auch umgehen können. Da hätte man den ersten Teil ja noch kaufen können, aber die existieren nicht. Nur der zweite Teil existiert physisch. Mhm. Der nicht wirklich ein zweiter Teil ist. Das ist ja ein Etikettenschwindel. Ein Rebranding. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte zu den Retro-Games quasi, die halt immer noch aktuell sind hier und da, das ist natürlich auch so ein Generationending. Also wir sind natürlich alle in der Altersklasse, wir sind da teilweise mit groß geworden und kennen das von früher, und kann mir auch gut vorstellen, dass die nächsten Generationen, die kennen die Sachen ja teilweise gar nicht und interessieren sich auch gar nicht so sehr für diese alten Games. Die werden ja mit ganz anderen Sachen groß, wenn man so möchte. Das ist halt auch so eine Frage des Zeitgeists, sag ich mal. Wie lange sowas überhaupt noch von Interesse ist. Ne? Wobei ja die dann auch wieder in 20 Jahren dann die Spiele jetzt halt als Retro finden können. Genau. Dann gibt es eine andere Retro-Reihe, wenn man so möchte. Ne? Aber Möwe, hast du nicht auch mal Spiele gerne gespielt, die weit vor deiner Zeit entwickelt wurden? Ja, also ein paar Sachen haben mich da schon interessiert, sag ich mal. Aber ich bin halt mit dem NES groß geworden. Das war halt auch mit einer der ersten Konsolengenerationen für die breite Masse, sag ich mal. Ne? Also das war ja schon mit der Anfang. Ich meine, gut, Amiga, Atari und so weiter, ne, das kennt man auch alles. Hat ja alles mehr oder weniger mit Ping-Pong angefangen. Ja, das waren so die ersten Dinge. Aber ich glaube, das wird sich irgendwann zerlaufen, weil die Leute dann irgendwann alle aussterben, die das mal richtig gut fanden. Ne? Also ich selbst bin großer Point-and-Click-Adventure-Fan. Und da gibt es zum Beispiel ein Spiel wie Maniac Mansion. Das kam damals für die C64 raus. Und die C64, die ist ja 1982 rausgekommen. Das war noch vor meiner Geburt. Und ja, da wurden halt solche Spiele drauf released, die ich dann auch tatsächlich nachgeholt habe. Also ich habe da, vielleicht bin ich da auch ein Sonderfall. Also ich habe auch tatsächlich auch gerne mal Spiele gespielt, die vor meiner Zeit entwickelt wurden. Wir sind aber nicht in der Position, dass wir, wenn du sagst, vor deiner Zeit, 82, okay, aber die nächste Generation wäre in der Lage, 20 Jahre vor ihrer Zeit Spiele nochmal zu finden, und keine Ahnung, das ist ein ganz anderer Zeitraum. Also das gibt es dann ja schon viel länger als in unserem Fall, wenn man so möchte, und auch mit einer viel größeren Bandbreite auch, ne? Ja, du meinst, dass das Archivieren von solchen uralten Spielen halt nur für unsere Generation lukrativ ist, aber die neuen Spieler, die nachkommen, für die ist es dann gar nicht mehr so lukrativ oder gar nicht mehr so von Interesse. Ja, das wird sich halt zeigen, inwieweit da noch Liebhaber für so richtig alte Sachen vorhanden sind, ne? Ja, da muss ich noch erwähnen, der Durchschnittsspieler in Deutschland ist 37. Genau. Wir sind genau in dem Alter quasi. Das passt. Mehr oder weniger. Ja. Aber jeder kennt das ja auch so, sag ich jetzt mal, einen Titel, den er früher gerne mal gespielt hat und dann vielleicht mal wieder rauskramt oder sich neu geholt hat, neu gekauft hat und so weiter und sich dann denkt, was ist das denn für eine Grafik oder wie hat sich das denn gespielt? Ja. Also bei mir war zum Beispiel Final Fantasy VII, wo ich dann nochmal gespielt habe, von der Grafik und so weiter. Oh ja. Das war dann schlecht gealtert einfach. Ne? Ja, aber die ganzen PlayStation-Spiele sind einige schlecht gealtert. Ich habe zum Beispiel auch Tekken 1 immer total cool in Erinnerung gehabt. Dann habe ich es mal nochmal angeworfen. Da habe ich mir gedacht, meine Güte, was für eine Polygonklopperei. Das ist ja, ich kann man sich ja gar nicht angucken. Ja. Auf jeden Fall. Auch hier ein Video geteilt zu Thrillkill, wem das noch was sagt. Ja, kenne ich. Kenne ich, da hast du nur Kopien von gekriegt, ne? Ja. Das ist verboten in Deutschland. Ja, da gab es so Kopien von. Wenn so ein Video da anguckt, wie schlecht das einfach ist. Da konntest du dich in der Psychiatrie konntest du dich boxen, da in so einem Kissenraum, ne? Und naja, der Typ mit der Zwangsjacke. Finisher und so. Ja. Was für Spiele er kennt. Ja, Thrillkill kenne ich auch noch. Ja. Da kenne ich auch noch ein Spiel, was unglaublich, unglaublich schlecht gealtert ist und wo man sich früher sogar noch vorgegruselt hat. Und zwar ist das die. Das ist nur dieser eine Buchstabe. Ich habe auch mal ein Video gepostet, da könnt ihr einfach mal mitten reinspringen und dann könnt ihr unglaublich schlechte Grafik genießen, die das Spiel hatte. Und da habe ich mich als kleiner Dötz noch richtig vorgegruselt, aber wenn ich mir das heute anschaue, dann denke ich mir, meine Güte, das ist auch echt... Das ist reinschneiden, ne? Ja. Ich meine, beim Emulator sieht man es ja auch beim Super Nintendo Emulator hier, Starwing, das wurde früher so gehypt und das war eine ganz große Nummer mit den Special Effects in 3D und keine Ahnung. Und wenn man sich das heute anguckt, dann ist das fürchterlich, ne? Ja, im Grunde alle Anfänger von 3D-Grafik, also irgendwie... ist alles schlecht gealtert. Also die ganzen 2D-Dinger, also wie zum Beispiel NBA Jam, das sieht bis heute noch klasse aus, finde ich. Aber genau, sowas wie Starwing, wo es gerade angefangen hat mit diesen 3D-Welten, schrecklich. Kann man sich nicht anschauen. Ja. Das sind auch nur fliegende Polygone und ja, sehr schlecht. Auf jeden Fall. Gut. Wobei ich sagen würde, die physischen Spiele, also wenn man mal richtig auf physische Spiele geht, zum Beispiel Brettspiele, so Klassiker, das sind natürlich die Evergreens schlechthin, die werden immer funktionieren irgendwie. Ne? Da brauchst du auch keinen Strom für oder irgendwas. Da brauchst du, wenn der Strom ausfällt, machst einfach eine Kerze an und spielst eine Runde Mensch ärgere ich nicht oder so. Oh, da sprichst du was an. Wir sind ja hier, Tom, Locke und ich, wir sind ja die absoluten Brettspiele-Nerds. Okay. Wir sind also da immer hinterher. Das wird immer funktionieren, wenn man das jetzt auch mal als physisches Spiel mit einbringt, sage ich mal, sind ja halt auch Spiele. Und die sind halt komplett unabhängig, die sind immer brauchbar, die sind immer greifbar. Und man hat immer Spaß mit den Dingern, ne? Ja, das ist noch ein Thema, das könnte man auch noch den ganzen Abend mitfüllen. Ich bin nämlich der Meinung, es gibt alte Spiele, die schlecht gealtert sind, die man heute so nicht mehr spielen kann. Wie zum Beispiel, als Kind habe ich total gerne dieses Werner Beinhardt Kartenspiel gespielt. Da kannst du so ein Motorrad zusammenlegen, am Ende musstest du eins mit der meisten... Genau, musst du eins mit der meisten Power haben. Und das habe ich mir dann tatsächlich nochmal später geholt, nochmal angezockt und das hat irgendwie nicht Klick gemacht. Also das war... Ich glaube, ich habe das hier auch noch irgendwo. Mein Vater hatte mir das, glaube ich, mal geschickt. Ja, echt? Da können wir das mal... Schon. Wir können das mal nochmal zusammen spielen. Das ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Also heutzutage... Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so viele neue Spiele ständig spielen, neue Brettspiele. Irgendwie... erwartet man schon gewisse Mechaniken mittlerweile, die alten Spiele nicht mehr so hatten. Aber ganz das ehrlich, es gibt kenn ich gar nicht. Über 1000 neue Spiele. Ne? Das ist Wahnsinn. Brettspiele, ne? Ja. Ja. Ist immer noch ganz groß dabei, ja. man kann gar nicht alles spielen. Also ich habe ja so viele, ich hätte so gerne Spiele, ne? Listen. Von vor 2 Jahren, von der Spielemesse in Essen. Aber man kommt einfach gar nicht hinterher, die alle zu holen. Was ich vorher noch sagen wollte zu physischen Spielen, beziehungsweise auch Bezug auf PlayStation 1 und diskbasierten Spielen. Das Problem ist ja oft, die sind ja auch am Ende nicht vor physischem Zerfall gesichert. Gerade ja, CD- oder diskbasierte Spiele fallen gerade auseinander, wollte ich beinahe sagen, werden irgendwann unleserlich und sind einfach nicht mehr abzuspielen. Also auf üblichen Wege, wo man halt sagt, so, das ist vielleicht auf Dauer, je nachdem, auch nicht der Weg für immer, wobei man eben diese auch archivieren kann und das ja auch schon passiert. Ja, bei der CD, ich habe Medientechnik studiert und da haben wir damals gelernt, dass die Haltbarkeit der CD hat irgendwie so ein Schweizer Konsortium getestet. Und zwar haben die einfach eine CD genommen und die ähnlich getestet, wie man Papier testet. Und zwar hat man die mit Wärme bestrahlt und dann geschaut, was dann auf Dauer mit der CD passiert. Und das ist natürlich für die CD, die man im Handel kauft, die falsche Methode. Und vor allem haben die das auch mit den gebrannten CDs gemacht. Und eine gebrannte CD wird ja einfach nur, die Beschichtung wird ja einfach nur mit einem Laser umgefärbt. Und natürlich, wenn ich da eine große Hitze drauf strahle, färbt sich alles einfach schwarz. Und die ist dann nur ein Jahr haltbar, was dann auch gar nicht richtig abbildbar ist. Da muss man aber auch nochmal unterscheiden, die CD, die man im Handel kauft, diese silberne, die ist gepresst. Da ist die Information richtig reingepresst worden und das hält schon, ähnlich wie eine Schallplatte. Natürlich ist, ja, ist die Pressung feiner, aber die kann schon relativ alt werden. Es gibt aber noch das Problem, dass CDs, die in den 90ern hergestellt wurden, dass die eine leichte Umwucht haben. Und da muss man dann aufpassen, mit welcher Lesegeschwindigkeit man die ausliest. Da kann es einem passieren, wenn man eine CD von 1995 in den heutigen DVD-Player legt, dass der in 2 Teilen dann wieder rauskommt. Das liegt dann aber tatsächlich an der Umwucht der CD, aber gar nicht an einer eingepressten Information. Okay, was ich aber eben gelesen habe, dass eben zum Beispiel PlayStation 1 Spiele einfach mittlerweile, ja, weil sie alt sind, sind ja auch chemische Vorgänge, die ja stattfinden. Ich bin da jetzt kein Experte, aber eben durchaus von Sachen gelesen, wo einfach die Originale langsam kaputt gehen, was ja auch bei Cartridge-basierten Spielen passiert, wobei man da aber auch, wenn man ein wenig, sag ich mal, technische Finesse sich angeeignet hat bezüglich Löten und sowas viel nachhelfen kann, um halt Sachen, die vermeintlich kaputt sind, neuen Leben einzuhauchen. Aber was ich eigentlich nur sagen würde, es sind halt oft die Sachen auch endlich und nicht für eine Ewigkeit bestimmt. Ja, wahrscheinlich. Was hat alles so seine Halbwertszeit? Wahrscheinlich. Ich bin jetzt natürlich auch kein großer Archivar und kann jetzt über einen riesen Fundus erzählen, wie lange jetzt eine CD hält. Aber was ich halt damals gelernt habe, ist, dass die Daten, die dort herauskommen, einfach nicht der Realität entsprechen. Die hält schon etwas länger, als meistens gesagt wurde. Aber klar, das kann ja, also ich meine das auch nicht, genau, nicht, dass jetzt nach 2, 3 Jahren das ist, aber halt irgendwie, gut, wann kam die PlayStation 1 raus? 94? Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang und da habe ich, wie gesagt, von Fällen gelesen, wo die einfach die CD dann einfach nicht mehr lesbar war, egal wie langsam, wie gut das Lesegerät oder halt der Laser ist, weil es einfach chemisch nicht mehr passt und dann halt die Pressung halt dadurch, ja, verformt. Wie gesagt, da bin ich auch kein Experte. Was ich auch interessant finde, ist, es gibt für CDs einen Schimmelpilz, der diese befallen kann und komplett auffressen kann. Die obere Beschichtung. Da muss man auch nochmal, da muss man auch aufpassen. Aber das soll nur in Ländern passieren, wo es halt eine hohe Luftfeuchtigkeit gibt. Da gibt es auch einige, ich glaube, in Brasilien gab es ein paar Fälle, dass die halt so ganz besondere CDs sich gekauft haben, die dann nach und nach von Schimmelpilz weggefressen wurden. Lieber digital. Alles digital. Also die digitale Information, die kannst du halt ohne Verlust, die kannst du ja verlustfrei immer wieder kopieren. Ne? Das kannst, nichts Physisches kann man verlustfrei kopieren. Also kann man als Fazit daraus schließen, zockt so lange, bis der E-Shop abgeschaltet wird. Ja, also was ich noch sehe zwischen digital und physisch, ich habe jetzt zwei Kinder und die wissen natürlich noch nicht so richtig, wie man mit CDs oder Kassetten oder allgemein umgeht. Da fliegt auch schon mal eine CD rum oder landet dann irgendwo und ist nicht mehr auffindbar. Und da ich da alle Spiele physisch digital geholt habe, ist das natürlich dann viel leichter und die halten sich dann auch viel länger, bevor man die nicht mehr findet oder kaputt gegangen sind. Ja, stimmt. Ja, es ist damals gelernt damit, ne, dann ordentlich umzugehen. Und du vielleicht. In die Kassetten reinpusten und dann hat wieder alles funktioniert. Das war ein unbeschreibliches Erlebnis. Ich hatte auch damals das Erlebnis, dass ich Besuch bekam und dann meine Konsole versehentlich mit dem Fuß erwischt wurde und das Spiel, was ich mir gerade neu geholt hatte, dann die CD, die war dann immer. waren das dieselben Menschen, die stundenlang vor deiner Haustür gewartet haben? Das ist nicht mehr. Oh, das klingt auf jeden Fall nach einem uralten Clinch, der ihr noch unter deiner habt. Also Füße weg von der Konsole. Genau. Was ich damit sagen möchte, lass uns eine Runde zocken. Alles klar, ja, das ist natürlich ein Stichwort. Wir haben wieder immer schön den E-Shop besuchen, dann bleibt er auch länger erhalten, ne? Genau, genau. Immer die Zugriffe hochhalten. Am besten, ihr schreibt alle einen Bot, der nach irgendwie einer bestimmten Zeit immer den E-Shop besucht. Dann klappt das schon mit dem Erhalten. Ja, dann finden wir so langsam ein Ende. Unsere Podcast-Folge ist wieder leicht überzogen. 1,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht, aber war wie immer sehr toll. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr mitgemacht habt. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.